Unter den G8-Staaten macht sich derzeit eine beliebte Methode breit, den eigenen CO2-Ausstoß schön zu rechnen. Der Trick, man ändere einfach das Bezugsjahr, auf das sich die Reduktionsziele beziehen. Japan hat es jetzt Kanada nachgemacht. Gestern gab die japanische Regierung bekannt, dass sich ihre Reduktionsziele für das Jahr 2020 künftig auf 2005 als Basisjahr beziehen und nicht mehr auf 1990, wie eigentlich international vereinbart. Damit würde Japan deutlich weniger zur Bekämpfung des Treibhausgaseffektes beitragen müssen als angestrebt und notwendig. In Bonn gehen heute die Vorverhandlungen für die UN-Weltklimakonferenz im Dezember zu Ende. Britta Fecke, Sie sind bei der Bonner Konferenz. Wie kam denn der japanische Entschluss in Bonn an und mit welchen Ergebnissen dürfen wir heute Abend rechnen? Nun, die Reaktionen hier in Bonn reichten von Kopfschütteln bis zur völligen Sprachlosigkeit. Ivo de Boer, Chef des UN-Klimasekretariats, meinte gestern nur noch, als er von dem Reduktionsziel Japans hörte, dass er wirklich nicht mehr weiß, was er dazu überhaupt noch sagen soll. Denn schließlich ist Japan die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und wenn selbst ein so verhältnismäßig reiches Land so unambitionierte Reduktionsziele angibt, geht es mit denkbar schlechtem Beispiel voran. Dementsprechend reagierten auch die Delegierten der Entwicklungs- und Schwellenländer. Martin Kaiser, Klimaexperte bei Greenpeace International. Die Entwicklungsländer waren zunächst mal geschockt, was von Japan kam an Reduktionsziel, das wirklich mehr oder weniger das fortschreibt, was Business as usual ist in Japan. Und das im Gesamtpaket zusammen mit den USA und das, was auch Australien und Kanada hier auf den Tisch legen, ist völlig unzureichend. In der Summe wurden beide Ankündigungen, die Japans und auch die Amerikas, mit Enttäuschung hier in Bonn aufgenommen. Denn Japan, Sie sagten es gerade schon, Frau Reimer, rechnet sich seine Reduktionsverpflichtung schön, indem es als Basisjahr eben nicht 1990 nimmt, sondern als Berechnungsgrundlage das Jahr 2005. Da waren die CO2-Emissionen aber schon recht hoch. Japan will seine Emissionen also bis 2020 eigentlich nur um 8% reduzieren und bleibt damit weit hinter seinen Möglichkeiten und auch weit hinter den Zielen der EU zurück. Von den USA sind die Teilnehmer der UN-Konferenz in Bonn wohl ebenso enttäuscht wie von Japan, denn von einem Kurswechsel in der Klimapolitik kann bisher keine Rede sein und von einer Vorreiterrolle noch weniger. Bisher haben die amerikanischen Delegierten lediglich angeboten, die Treibhausgase bis 2020 um ungefähr 17% zu senken. Allerdings auch wieder gegenüber dem Jahr 2005. Da lagen die Werte aber ohnehin schon hoch. Und das bedeutet dann gegenüber dem Basisjahr 1990 lediglich eine Reduktion von 4%. Sonja Meister, Klimaexpertin bei Friends of the Earth, blickt deshalb auch mit einem unguten Gefühl Richtung Kopenhagen. Wir sind sehr enttäuscht von den Fortschritten hier in Bonn. Wir setzen trotzdem unsere Hoffnung darauf, dass wir noch ein faires und gerechtes Abkommen in Kopenhagen erreichen werden, weil wir das einfach weltweit brauchen. Allerdings wird es sehr eng werden, wenn wir anschauen, was hier in Bonn passiert ist. Hier hätten entscheidende Fortschritte erzielt werden müssen. Es ist daran gescheitert, dass Industrieländer nicht die entsprechenden Zugeständnisse gemacht haben, die Finanzen und ihre eigenen Emissionsreduktionsziele. Hier ist nichts passiert und da geht es auch momentan nicht voran. Und zusammenfassend muss man leider sagen, dass es in keinem Punkt richtig voranging. Man hat sich in dieser Vorrunde nicht auf konkrete Reduktionsziele für die Industrieländer einigen können. Und deshalb haben sich auch die Entwicklungs- und Schwellenländer noch bedeckt gehalten, denn die wollen erst auf die Zusagen der Reduktionsziele der Länder warten, die eigentlich den Klimawandel verursacht haben. Nochmal Martin Kaiser, Greenpeace. Der Verhandlungstext ist von 50 Seiten auf etwa 200 Seiten erweitert worden, was nicht gerade ein Zeichen dafür ist, dass hier schon erste Einigungen erfolgt sind. Das Gegenteil ist passiert. Viele Länder haben jetzt ihre eigenen Entwürfe in den Gesamttext eingebracht, was bedeutet, dass man jetzt wirklich eine Herkulesaufgabe hat, um den Text so weit zu bereinigen, dass er am Ende ein rechtlich verbindliches Abkommen bildet. Bis Kopenhagen sind es noch rund 180 Tage Zeit. Ob die Zeit allerdings reicht, um sich auf ambitionierte Reduktionsziele zu einigen, um den Klimawandel noch abzubremsen, das ist sehr fraglich. Und damit zurück nach Köln.